Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 7. Februar 1788. Es ist nachts um 3:30 Uhr, eben habe ich ein Paket an Crusius fertig gemacht, und ehe ich mich schlafen lege, will ich euch noch eine gute Nacht wünschen. Die hiesigen Redouten und einige Gesellschaften, bei denen ich herumgezogen worden bin, haben mich diese Woche ein wenig zerstreut. Da habe ich nun das Versäumte wieder einbringen müssen. Du hast mir lange nicht geschrieben. Ihr seid doch wohl? Ich finde mich ganz behaglich, bis auf das bisschen Überhäufung, das mich nicht recht zu Atem kommen lässt. Die hiesigen Redouten sind recht artig, und durch die große Anzahl der Noblesse und den Hof nicht so gemein wie die Dresdner. Ich habe mich recht gut darauf befunden, woran wohl auch die größere Anzahl meiner hiesigen Bekannten schuld sein mag. Göschen wird übermorgen hier erwartet. Aber ich wollte nur gute Nacht von euch nehmen, mein Kopf ist ganz wirblicht und die Augen fallen mir zu. Nächsten Montag erhältst du einen Brief. Ich sehne mich nach Nachrichten von euch. Charlotte wird dir auch wieder schreiben. Lass mich doch bald hören, dass Huber kommt. Dein S.